Erst seit sich der Jesuitenorden dieser furchtbaren Lehre des Probabilismus annahm, blühte sie auf. Da den Jesuiten in der Dressur der gottlebendige Kern der Seele mitsamt dem Gewissen ertötet wird, so wühlten sie mit kalten Leichenhänden in dem Gebiete der Moral herum, ohne dass sie jemals durch eine klare moralische Wertung in ihrer Zerstörarbeit gehemmt wurden. Jeder einzelne Morallehrer plätscherte voll Behagen im Sumpfe einer schauerlichen Unmoral umher. In fröhlicher Vielgeschäftigkeit schrieben die Leichname Loyolas dicke Bände ihrer Irrlehren, und je länger der Zustand währte, desto größer wurde das Labyrinth der Anweisungen, durch das sich der Beichtvater finden sollte. Zu irgendeinem schöpferischen Gedanken unfähig, täuschten sie sich ein neues Schaffen dadurch vor, dass der eine einen Einzelfall, einen Kasus, probabel erlaubt nannte, der einen anderen probabel unerlaubt erschienen war und umgekehrt. So kam ein förmlicher Hexenkessel von einander widersprechenden Wertungen zustande, der für das Beichtkind eine sehr große Annehmlichkeit war und, wie wir noch sehen werden, bis zur Stunde unter voller Anerkennung der römischen Kirche der Quell der sittlichen Belehrung geblieben ist. Mochte das Beichtkind auch getan haben, was immer es wollte, sicherlich war die Hoffnung, dass es probabel freigesprochen werden konnte. Die Leichname Loyolas waren nämlich, um die entsittlichenden Tröstungen im Beichtstuhle noch mehren zu können, noch eine große Stufe weiter hinabgestiegen als die Morallehrer des Probabilismus vor der Ordensgründung. Unausgesprochen war bei den älteren Morallehrern der Probabilismus, das heißt die Lehre des Wahrscheinlicheren, und der Äquiprobabilismus, das heißt die Lehre des Gleichwahrscheinlichen, maßgebend gewesen. Es wurde zur Pflicht gemacht, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die widersprechenden Wertungen der Morallehrer gleichwahrscheinlich waren. Der Beichtvater hatte führende Anweisungen, was für wahrscheinlicher zu gelten hatte. So blieb der letzte Rest des Abwägens im Beichtstuhle. Die Jünger Loyolas plätscherten tiefer in dem Sumpf der Verwahrlosung, sagten, dass dies alles gar nicht notwendig sei, und stellten unter anderem folgende Grundsätze auf. Zitat: Es wäre eine unerträgliche Gewissenslast und würde zu vielen Zweifeln führen, wenn wir die Meinungen befolgen und aufsuchen müssten, die größere Wahrscheinlichkeit haben. Daher können Gelehrte und Beichtväter ihre eigene, wahrscheinlichere Meinung verlassen und die Gewissen der Beichtkinder nach der Meinung leiten, die jene probabel halten. Zitat Ende. Fagundes, 1626. Zitat: Man muss kurzweg sagen, dass der nicht sündigt, welcher einer wahrscheinlichen Meinung folgt und die wahrscheinlichere verlässt. Zitat Ende. Baldellius, 1637. Zitat: Ich sage, es ist erlaubt, einer wahrscheinlicheren Meinung zu folgen und die wenig wahrscheinliche zu verlassen, obgleich sie die größere Sicherheit bietet. Zitat Ende. Filiotius, 1633. Zitat: Alles, was nicht mit Sicherheit unerlaubt ist, ist mit Sicherheit erlaubt, da niemand einem ungewissen und zweifelhaften Gesetz noch einem solchen, dessen Dasein mehr Wahrscheinlichkeit hat, zu gehorchen braucht. Und alles, was vernünftigerweise erlaubt ist, ist sicher erlaubt, obgleich man es mit größeren Gründen der Vernunft für unerlaubt halten kann, weil niemand zum vernünftigen Handeln verpflichtet ist. Zitat Ende. Casnedi, 1711. Zitat: Ein Theologe darf verschiedenen Personen entgegengesetzte Ratschläge in derselben Sache erteilen, entsprechend entgegengesetzter probabler Meinungen. Er muss aber die Unterscheidungsgabe und Klugheit walten lassen. Zitat Ende. Extraits, Seite 26 von Leimann. Ein Einzelfall, Kasus, der Kasuisten sei noch genannt. Zitat: Es ist mir wahrscheinlich, dass der Mantel, den ich besitze, mir gehört. Mit mehr Wahrscheinlichkeit aber urteile ich, dass er dir gehört. Ich brauche ihn dir nicht zu überlassen, sondern kann ihn ruhig behalten. Zitat Ende. Casnedi, 1711. Selbst wenn der Inhalt der Moralbücher nicht unmoral wäre, müsste eine solche sittliche Anarchie, wie sie die Jesuiten in diesen Sätzen den Nicht-Jesuiten predigen, an sich schon zur furchtbaren Entsittlichung führen. Doch mit der Verwahrlosung, die hierdurch erreicht wird, war es noch nicht genug. Es konnte immerhin der seltene Fall einmal eintreten, dass eine Sünde von allen Probabilisten als unerlaubt bezeichnet, womit es dann auch mit dem besten Willen nicht mehr möglich war, sie als probabel erlaubt zu erklären. Das wäre der letzte kümmerliche Rest einer sittlichen Entrüstung im Beichtstuhl gewesen, der durfte nicht dort bleiben. So ersannen denn die Jesuiten auch die wundervollen Schlupflöcher, durch die das Beichtkind mitsamt dem Beichtvater aus der unerfreulichen Lage schlüpfen konnte, mochte nun geschehen sein, was da wolle. Da war zunächst ein freundliches Ausgangstürchen, das sich öffnete, nämlich die Jesuitenlehre, dass Unkenntnis und Mangel der Einsicht in die Sündhaftigkeit einer Handlung ihr den sündhaften Charakter nimmt. Diese Lehre von der theologischen und der philosophischen Sünde ist eine echt jesuitische Erfindung. Die theologische ist im klaren Bewusstsein des Bibelgebotes geschehen und die eigentliche Sünde. Die philosophische aber beruht auf falscher Deutung der Bibel oder Unkenntnis. Sie beleidigt Gott nicht und ist deshalb keine eigentliche Sünde.